1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben Freitagnacht und das heißt eine freie Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen sofort an mit der ersten Anruferin. Und die erste Anruferin heißt Regina und Regina ist 47 Jahre alt. Hallo Regina. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich habe eine sehr dominante Mutter, die mich schon mein Leben lang eigentlich sehr dominiert. Ja. Obwohl ich ein sehr eigenständiger Mensch bin. Deine Mutter ist wahrscheinlich jetzt auch schon in einem betagten Alter? Ja, noch nicht so extrem, aber 65 jetzt. Ach, 65, das ist schon. Aber sie versucht immer noch mein Leben zu beherrschen. Inwiefern? Sag mir ein paar Beispiele. Ja, Beispiele zum Beispiel, dass sie mir sagt, welche Dinge ich zu erledigen habe, was weiterhin für mein Leben gut wäre, ja, was ich berücksichtigen soll und so weiter. Ja. Welche Dinge zum Beispiel meinst du? Ja, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Termine habe, dann erinnert sie mich nochmal dran, vergiss nicht, du hast da und da noch einen Termin und das musst du erledigen und diese Teilung musst du überweisen und das darfst du nicht vergessen. Mhm. Und das ist ein bisschen nervig. Das glaube ich. Ja. Da könnte man auch sagen, okay, sie kümmert sich um dich und sie will dir ein bisschen helfen. Redet sie dir auch bei gravierenden Lebensentscheidungen mit rein? Ja, ganz gewaltig. Welche war das zum Beispiel, wo sie sehr Einfluss genommen hat? Ja, zum Beispiel, ich war 20 Jahre verheiratet. Ja. Habe aus dieser Ehe 3 erwachsene Kinder. Mhm. Und da versuchte sie natürlich mir auch zu sagen, wie ich was zu handhaben habe. Also in der Ehe? Ja. Zum Beispiel, oder in der Erziehung? Nein, in der Ehe auf jeden Fall. In der Ehe auf jeden Fall. Du bist jetzt nicht mehr verheiratet und lebst alleine? Ich lebe seit 10 Jahren alleine, ja. Wie weit entfernt lebst du von deiner Mutter? Ich habe versucht, Distanz zu bewahren. Also ich liege so circa 40 Kilometer entfernt. Mhm. Und wie oft seht ihr euch? Also wir sehen uns eigentlich jedes Wochenende. Mhm. Weil ich zu ihr hinfahre, weil sie auch ein bisschen krank ist. Ja. Und ist sie ein bisschen krank oder ist sie sehr krank? Ja, sie hatte einen Herzinfarkt letztes Jahr, war nicht einfach. So, und versuche natürlich täglich mit ihr zu telefonieren. Ja. Aber das nervt auch, weil sie dann immer wieder sagt, ja, vergiss mal nicht, ne, mein Kind, du hast das oder das noch zu tun. Ja, das ist in der Tat nervig, wenn man, du bist eine 47-jährige Frau, die 3 erwachsene Kinder hat. Ja. Und wenn die Mutter ständig sagt, mach dieses, vergiss das nicht, mach jenes nicht, ist das ausgesprochen nervig. Ja. Gibt es im Moment ein großes Thema, wo sie dir so richtig reinredet? Ja, das große Thema ist, ich habe eigentlich einen neuen Partner. Mhm. Lebe aber nicht mit ihm zusammen, weil er viele Kilometer weg entfernt wohnt. Ja. So, ich würde eigentlich gern zu diesem Mann ziehen. Ja. Wie viele Kilometer wohnt er entfernt? Oh, das sind so knapp 400. Ja. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, und das hört sich doch verdammt scheiße an, aber es ist einfach so, ich traue mich nicht. Also wegen der Mutter? Weil ich meine Mutter dann das Gefühl habe, ich würde meine Mutter im Stich lassen. Bist du denn das einzige Kind? Mm-mm. Nein. Nein, wir sind 6 Kinder. 6 Kinder? Und die anderen 5 wohnen auch bei euch in der Gegend? Ja, aber ich bin die Älteste. Hat denn deine Mutter zu dir den engsten Draht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nö. Hm. Aber ich bin die Einzigste, die im Moment alleine lebt. Mhm. Kinder aus dem Haus sind. Ja, macht sie das denn? Frei verfügbar wäre. Ja. Macht sie das denn mit den anderen Kindern genauso, dass sie die auch so bevormundet? Ja, ja. Und lassen die anderen sich das auch alle gefallen? Nein, nein. Niemand? Bist du die Einzige, die das so mitmacht? Ja. Wie haben die anderen es denn geschafft, sich von der Mutter zu befreien? Sie sagen vor allem Ja und Amen, drehen aber ihr eigenes Stück. Ach so, es gab keinen Streit, es gab keine Grenzziehung, sondern die sagen Ja und Amen und ja. Schimpft sie denn dann nicht, wenn die Kinder das denn nicht so machen? Ja, natürlich. Aber das ist denen dann egal. Ja. So, jetzt hast du einen neuen Freund. Ja. Wie lange schon? Das ist noch nicht so lang. Das sind circa 2-3 Monate. Ach so. Noch relativ frisch. Ja, jetzt mal ganz abgesehen von der Muttergeschichte, würde ich nach 2-3 Monaten aber noch nicht zu jemandem hinziehen. Nein, das ist auch richtig, was du sagst. Aber es gibt da so eine Verbindung. Man kann es oft nicht erklären und weiß eigentlich, es ist das Richtige. Ja, wie oft seht ihr? Weiß, was ich meine. Ja, ich ahne das. Wie oft seht ihr euch? Wir sehen uns eigentlich so alle 14 Tage. Mhm. Weiß deine Mutter denn schon von diesem Kontakt? Nein. Gar nichts? Nein. Warum nicht? Weil ich sie nicht aufregen möchte. Mhm. Weil sie sich über alles immer sehr aufregt. Mhm. Und da sie den Herzinfarkt letztes Jahr hatte, der sehr schwierig war, versuche ich natürlich alles abzuschirmen. Was heißt das im Klartext, Regina? Das heißt im Klartext? Im Klartext heißt schwerer Herzinfarkt. Sie war eigentlich schon weg. Ja, das meinte ich eigentlich jetzt nicht. Aber deine Mutter hat sich wieder einigermaßen erholt, um das noch zu fragen. Ja, klar. Mhm. Sie muss natürlich wieder Medikamente nehmen, ist ganz klar. Okay. Also das meinte ich jetzt eigentlich nicht, sondern ich meinte, was heißt das im Klartext? Das heißt im Klartext? Ich habe eigentlich Bedenken, dass wenn ich zu dieser Sache stehe, was ich eigentlich gern tun würde, dass ich sie sehr verletze. So, da du jetzt so zögerlich bist, das meinte ich gerade, heißt das im Klartext, dass du dich eventuell sogar, dass du eventuell sogar auf die Liebe zu diesem Mann verzichtest wegen deiner Mutter? Ja. Ja? Ja. Ehrlich? Ja, was soll ich tun? Regina, du werde endlich erwachsen. Ich bin erwachsen. Nein, du bist nicht erwachsen. Bezogen auf deine Mutter bist du ein ganz abhängiges, kleines Mädchen. Du bist sicher in deinem normalen Leben eine erwachsene, gestandene Frau. Das ist mir schon klar. Aber nicht in diesem Punkt. In diesem Punkt bist du eine abhängige Person. Ja, das stimmt. Wenn du mir erzählst, dass du da einen Freund hast, wo das richtig gefunkt hat und wo man sich sehr gut versteht und da ist schon eine Liebe, eine Verliebtheit da, eine große Verliebtheit da. Ja. Dann darfst du doch diese Geschichte wegen deiner Mutter nicht aufgeben. Das darfst du, du kannst doch nicht dein Leben kaputt machen für die Mutter. Was ist das für eine Mutter überhaupt, die das von ihren Kindern verlangt? Dann muss die jetzt mit ihren 65 Jahren, auch wenn sie schwer krank war, ich sag's mal so hart, dann muss sie mal lernen, wo der Hase langläuft. Und ja, die anderen Kinder. Sie verlangt es ja nicht. Ja, aber. Sie verlangt es nicht, sondern das sind Gesten. Ja, ist mir schon klar. Das ist ja noch die viel größere Macht, dass sie letztendlich ohne Worte das von dir erwartet. Ja, genau. So, dann finde ich, wäre der erste Schritt, dass du ihr erstmal erzählst, dass du einen neuen Freund hast. Und ich würde ihr alles erzählen, auch, dass du den besuchst und so weiter. Und in dem Moment, wo sie anfängt, da reinzuquatschen, wer ist das, ist der gut, und wenn sie anfängt, auch nur ansatzweise ein bisschen negativ über diesen Mann zu sprechen, dann musst du sagen, liebe Mama, stopp, nur Schluss, das ist mein Leben, lass mich damit in Ruhe. Ich gehe sogar so weit, wenn du dein ganzes Leben unter der Fuchtel der Mutter gestanden hast, kann man so sagen, ne? Ja, kann man so sagen. Dann finde ich sogar auch, dass du nach einer etwas längeren Bedenkzeit als ein paar Monate jetzt, vielleicht in einem halben Jahr, wenn sich die Liebe verfestigt, dass du auch das Recht hast, zu diesem Mann zu ziehen. Da sind ja immerhin noch andere Kinder, die sich um sie kümmern können. Ja, klar. Also, klar. Regina, das ist alles längst überfällig, diese Schritte. Mir ist klar, wenn man in so einer Konstellation steckt, je älter man wird, desto schwieriger ist es, da rauszukommen. Ja. Das ist ja völlig eingebrannt, dieses Verhalten, was du da... Aber dennoch gibt es auch da einen Weg raus, in dem man sich einmal endgültig dazu entscheidet. Willst du denn deine Liebe aufgeben für diese Mutter? Ja, was heißt aufgeben? Eine Mutter kriegt man nur einmal im Leben. Schon. Ich bin der Letzte, du musst mich nicht überzeugen, dass man sich für seine Eltern einsetzen muss und kümmern muss und so. Das ist alles richtig. Aber auf der anderen Seite müssen die Eltern auch kapieren, dass der ein eigenständiger Mensch ist und dass das Kind, die Tochter in deinem Fall, auch ein Recht hat auf ein eigenes Leben. Und so wie du es mir gerade geschildert hast, hat sie das nie wirklich akzeptiert und respektiert. Nein. Ja. Nein. Ihr Wort ist Gesetz. So. Und damit ist jetzt Schluss. Jetzt ist, was dein Leben anbelangt, dein Wort Gesetz. Ich kann dich wirklich nur ermuntern, Regina. Ich ahne, wie schwer es dir fällt. Ich sag's nochmal. Aber ich kann es dir nur als ganz fremder, außenstehender Mensch sagen, wenn du bis jetzt schon nicht gehandelt hast, dann musst du jetzt handeln. Musst du jetzt handeln. Hast du nicht letztendlich auch eine große Aggression auf deine Mutter? Ja, natürlich. Hätte ich auch. Natürlich. Zorn, natürlich. Wut. Ja. Hab ich auch. Aber ich, dass ihr das nie spüren. Das glaube ich, dass du das alles runterschluckst und immer spielst. Also, ja. Ich sage dir nochmal, ich finde, dass du es verändern musst. Ich an deiner Stelle würde alles in Bewegung setzen, alle Kraft aktivieren, da rauszukommen. Wenn du es nicht alleine schaffst, hol dir von einem Therapeuten Hilfe für die Aktion. Ja. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Gerne, Regina. Heute Nacht ist Magdalena hier. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und sie ruft dich gleich an. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft und Durchsetzungsvermögen. Das ist jetzt das Allerwichtigste in deinem Fall. Ja? Alles klar. Alles danke gut. Dir. Alles gut, Regina. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, Freitagnacht, offene Themenrunde, ihr könnt sehr gerne anrufen, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der nächste Anrufer ist die Simone und Simone ist 42. Hallo Simone. Ja, hallo Domian. Simone, was geht's? Ja, mein Mann ist letzte Woche Mittwoch abgehauen und hat mir das auf der Arbeit am Telefon mitgeteilt. Nach wie vielen Jahren Ehe? Knapp 4 Jahre. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Er hat es dir einfach so während der Arbeit am Telefon gesagt? Ja, also er hat Dienstagabend sich einen angesoffen und mir alles Mögliche an den Kopf geschmissen. Und ich habe gedacht, okay, das gibt sich wieder. Lad erstmal ab, dass er seinen Rausch ausgepennt hat. Und bin dann mittwochs morgens zur Arbeit gefahren. Um 9:30 hat er mich dann angerufen, hat gesagt, er hätte ein paar Klamotten gepackt, er hätte sich ein möbliertes Zimmer genommen. Und ich soll ihn bitte nicht anrufen, der macht das Handy auch aus und hat seinen Eltern auch schon Bescheid gesagt und unseren ganzen Freunden Bescheid gesagt und er braucht eine Auszeit. Aber das kommt doch nicht so aus heiterem Himmel. Ja, das ist ja das Kuriose, ich habe ja nichts davon gemerkt. Also ich meine, es kommt dazu, wir haben natürlich auch ein blödes Jahr hinter uns, also er ist seit knapp einem Jahr, kann er nicht arbeiten gehen, weil er 2 Rückenoperationen hinter sich hat. Mhm. Und er war natürlich auch sehr unzufrieden. Klar, ich bin den ganzen Tag arbeiten gegangen, er hat den ganzen Tag zu Hause gesessen. Klar, dass ich ihn dann auch um mehrere Dinge gebeten habe, unter anderem auch sich um meine Mutter zu kümmern. Die ist auch zur selben Zeit operiert worden wie er am Rücken. Und dass er mit ihr zum Arzt fährt und so. Ich meine, das macht man ja normalerweise gerne dann als Mann und beziehungsweise Schwiegersohn. Und es hat ihm auch so nichts ausgemacht. Ja, ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Also ich muss Er hat aber nie zu dir irgendein Unwohlsein geäußert? Nee, also ich meine, ich habe auch immer alles bezahlt, beziehungsweise die Miete und auch ihm immer bei seinen Schulden geholfen und ja, ich weiß nicht. Es gab keinen wirklichen Streit? Nee, nicht wirklich. Gab es Zärtlichkeiten noch? Bitte? Gab es noch Zärtlichkeiten? Also, Schmus haben wir immer, das muss ich auch direkt dazu sagen, also vor unserer Ehe war er eigentlich da nicht abgeneigt, ein Kind zu bekommen. Und irgendwann währenddessen kam ihm in den Kopf, er will eigentlich überhaupt gar keine Kinder und ab da hatten wir eigentlich auch gar keinen Sex mehr. Das ist ungefähr 1,5 Jahre her, wobei das jetzt auch 1 Jahr ist durch seine Rückenoperation. Er sich dann nicht bewegen konnte, habe ich es auch mal darauf hingeschoben. Aber Du musst doch wahrscheinlich extrem ins Grübeln gekommen sein. Was ist da los? Warum geht der so einen dramatischen Schritt? Ja, das ist ja das. Ich weiß auch nicht den Grund. Mit meinen Freunden, unseren Freunden, da hat er wohl mal zwischenzeitlich telefoniert Und ich habe mich dann auch krank schreiben lassen, weil ich eben auch nicht weiter wusste und nicht konnte. Und dann hat er wohl gedacht, ich bin arbeiten am Freitag, letzte Woche. Und dann ist er ganz knallhart reingekommen, hat eine Umzugskiste gepackt und meinte nur, ihm wird das genauso wehtun. Aber er müsste den Schritt jetzt gehen, sonst würde er kaputt gehen. Genau, aber spätestens da hättest du doch fragen können, aber was ist es denn genau und was ist es konkret? Woran er kaputt geht? Ja, er meinte, das ganze Leben würde sich nur um mich und meine Mutter drehen und ihn hätte nie mal einer gefragt, wie es ihm ginge. Und ja, also eine richtige Begründung hat er eigentlich nie gesagt. Das ganze Leben würde sich nur um dich und deine Mutter drehen. Richtig. Das ist ja schon ein gravierender Vorwurf. Das heißt, er fühlt sich sehr vernachlässigt, der fühlt sich sehr vereinnahmt. Aber das Verrückte finde ich, dass der nie einen Mund aufgemacht hat. Der hätte ja auch vorher mal auf den Tisch hauen können und sagen können, so möchte ich es nicht. Und ja, das habe ich ihm ja auch gesagt. Da sind wir ja schließlich verheiratet. Ich sage, wenn du ein Problem hast, ich bin ja deine Frau, ich stehe dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Und irgendwie, er liebt mich nicht mehr. Ja, und er würde jetzt auf Ferntouren gehen wollen. Und da hätte er dann einen Ballast zu Hause sitzen, der ständig fragt, wann er nach Hause käme. Und vor ein paar Monaten hat er noch gesagt, wenn er das machen würde, würde ich mir sowieso einen anderen Macker suchen. Ja, und jetzt kommt er auf die Tour. Wie fühlst du dich denn jetzt? Na, beschissen. Das ist mir schon klar. Bist du sehr traurig? Bist du verzweifelt? Ja, klar bin ich das. Wie willst du denn, wie stellst du dir denn deine Zukunft weiter vor? Oder wie würdest du dir sie gerne wünschen? Ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass er übermorgen auf der Matte steht und sich bei mir entschuldigt und sagt, es tut mir leid, ich bin durchgedreht, war nicht so gemeint, lass uns mal von vorne anfangen und über das Problem reden, was er wirklich hat. Jetzt hat er all seine Sachen schon, die wichtigsten Sachen gepackt. Nein, noch nicht 100%. Also er sagt, er hätte ein kleines Zimmerchen, wo er keinen großartigen Möbel hat und den Rest wollte er jetzt nächste Woche Dienstag holen kommen. Und ich habe auch schon zwischenzeitlich mit dem Anwalt gesprochen, logischerweise. Und dann hat er auch gesagt, er soll dann bitte den Schlüssel dann abgeben, weil ich möchte nicht, dass er noch Zugang zu der Wohnung hat und ich sowieso nicht weiß, wo er ist. Mhm. Und hat auch ganz sachlich eingesehen und ja. Kannst du denn mit ihm telefonieren? Geht das? Er macht das Handy ja nicht an. Gar nicht? Nein. Es gibt auch keine andere Möglichkeit, irgendwie telefonisch. Ich könnte SMS schreiben, dann würde er vielleicht, wenn er Lust hat, antworten oder auch nicht. Bist du eine sehr dominante Frau? Eigentlich habe ich immer mehr das Gefühl gehabt, ich habe nur das gemacht, was er wollte. Aber wahrscheinlich hat er das doch anders gesehen. Alleine, weil er hat immer Hemmungen auch gehabt, dadurch, dass ich immer alles bezahlt habe. Also Das ist ja verrückt. Da leben zwei Leute 4 Jahre nebeneinander her und wissen fast nichts voneinander. Ja. Und dann passiert so ein Knall wie jetzt und du stehst vollkommen ratlos da. Und bei ihm hat sich wahrscheinlich in all den Jahren oder auf jeden Fall Monaten extrem viel aufgestaut. Dass er jetzt diesen dramatischen Schritt geht. Da du überhaupt nicht mit dem reden kannst, ist natürlich jetzt auch jede Idee schwierig zu entwickeln. Mhm. Also zum Beispiel eine Eheberatung wäre der wahrscheinlich gar nicht offen für, oder? Nee, denke ich nicht. Wann wirst du ihn das nächste Mal wieder sehen? Am Dienstag. Was passiert am Dienstag? Ja, da wollte er dann noch eben seine ganzen Habseligkeiten, die er noch bräuchte, holen. Mhm. Und dann wollte er mir dann auch den Wohnungsschlüssel übergeben. Das klingt alles sehr endgültig. Ja. Ich meine, du kannst es ihm ja nochmal... Es klingt wirklich so, als wäre es sehr, sehr aussichtslos, da noch was zu machen. Mhm. Ja, ich weiß zum Beispiel auch, seine erste Beziehung hat 15 Jahre lang gehalten. Mhm. Da war er auch in der Kur, war er jetzt zurzeit auch zweimal, seit ich mit ihm zusammen bin. Und dann hat er nach 15 Jahren, er hat in der Kur was kennengelernt und hat nach 15 Jahren wirklich nur ein Köfferchen gepackt und ist dann zu der... Ach so, das ist so seine Verhaltensweise. Das hat er schon mal gemacht, so. Ja. Ah ja. Ja. Und das war's dann. Ist er nach 15 Jahren abgehauen und da gab es keinen weiteren Kontakt mehr mit der Beziehung vorher. Richtig, genau. Mhm. Was wärst du denn bereit für ihn zu tun? Ja, erstmal, klar, auf jeden Fall muss ich erstmal wissen, was sein Problem ist. Mhm. Und natürlich versuchen, das zu ändern oder mit ihm zusammen zu ändern. Ich meine, es liegen ja immer dann nicht an zwei Leuten, wenn was gescheitert ist. Ne? Fragen wir mal die Frage nach der Liebe. Liebst du diesen Mann noch? Ja, klar. Ja, klar. Sonst hätte ich ihn ja nicht geheiratet. Und na gut, das ist 4 Jahre her. Ja, natürlich liebe ich ihn immer noch. Bist du dir sicher? Ja. Trotz seiner Reaktion jetzt und seiner Verhaltensweise? Klar. Mhm. Schwierig, Simone. Ich meine, schlag es ihm noch mal vor, wenn du ihn dann siehst am Dienstag, ob er das denn vielleicht doch noch machen würde, dass ihr zusammen in oder zu einer Eheberatung geht. Mhm. Aber es klingt ehrlich gesagt ziemlich endgültig schon, was da abgeht bei euch. Ja, vor allen Dingen hat mir noch nie mal eine Chance gegeben. Mhm. Hat, wie gesagt, am Telefon mich auf der Arbeit angerufen, in einer halben Minute mitgeteilt, er ist jetzt weg und aufgelegt und tschüss. Deswegen, ich wundere mich über dich, dass du nicht noch viel wütender bist über den. Ich wäre sehr wütend. Ja, bin ich ja auch. Ich meine, ich habe mich ja schon mit 1000 Leuten unterhalten, meinen besten Freundinnen, mit meiner Mutter und mit meinen Schwiegereltern. Die sitzen alle da. Die haben gedacht, ich dachte, wir führen eine glückliche Ehe. Ich führe eine glückliche Ehe. Und das sah immer aus wie heißes Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir haben uns auch nie vorher gestritten oder so. Und keiner hat eine Erklärung dafür. Nein. Simone, schlag es ihm auf jeden Fall vor, wenn du es möchtest, schlag es ihm am Dienstag nochmal vor. Ja. Wenn das nicht funktioniert, ich glaube, dann musst du dich damit abfinden, dass die Sache gelaufen ist. Ich frage mich, wie ein Mensch so. Ich verstehe sowas auch nicht, aber das hört man immer wieder. Ich habe es hier auch schon oft gehört in der Sendung, dass Leute so fast mir nichts gegangen sind. Mhm. Da hat sich dann natürlich immer eine große Unzufriedenheit gesammelt in einer gewissen Zeitspanne, aber die Menschen haben den Mund nicht aufgetan. Das finde ich auch immer so unfair den Partnern gegenüber. Mhm. Also versuche es. Ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Mhm. Wenn es nicht klappt, musst du sehen, dass du dich mit der neuen Situation arrangierst. Ja, muss ich ja wohl, klar. Alles Gute und viel Glück, Simone. Jo, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss, Domian. So, meine Lieben, 1 Uhr 21 haben wir und wir machen weiter mit Dominik. Und Dominik ist 22. Guten Morgen, Dominik. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Dominik. Um was geht's? Zuerst einmal möchte ich sagen, es freut mich sehr, dass ich mit dir auch einmal sprechen kann. Ich finde deine Sendung auch wirklich klasse. Dankeschön, sehr nett von dir. Vielen Dank. Ja, ich rufe aus Österreich an und schaue auch deine Sendung gerne. Schönen Gruß ins schöne Österreich. Ja, vielen Dank. Ja. Wo wohnst du denn in Österreich? In Wien. In Wien, toll. Super, sehr gut. Also, um was geht's? Es geht um meine Mutter, die ist schwer kranke Alkoholikerin seit 2007. Mhm. Und ich habe jetzt da auch mal entschlossen, mich von ihr zu distanzieren. Ja, lebst du denn noch zu Hause? Nein, ich lebe bei meinen Urgroßeltern. Bei den Urgroßeltern? Ja, das sind die Großeltern von meiner Mutter. Wie alt sind denn die Urgroßeltern? Also meine Oma ist 88 und mein Opa 89. Ach, und bei den alten Herrschaften lebst du? Ja. Wie kommt das, dass du da lebst? Ja, also ich habe mich entschlossen, nach der Hauptschule dorthin zu ziehen. Und die haben gesagt, die haben nichts dagegen und ich habe mein eigenes großes Zimmer und alles, ja. Und muss die alte Urgroßmutter dein Zimmer noch putzen? Nein, also ich erledige alles selber. Das ist schön. Ich hoffe, dass du ihr auch ein bisschen zur Hand gehst und einkaufen gehst und sowas. Ja, also ich helfe ihr immer, wenn sie will. Also manchmal sagt sie, ich muss nicht und manchmal sagt sie, kannst du mir helfen? Dann sage ich ja, ich helfe ihr gerne. Das ist ja eine tolle Generationenkoalition, die ihr da geknüpft habt. Warum bist du von zu Hause weg nach der Schule? Naja, also das Ganze war aus dem Grund, weil meine Mutter sich während der ganzen Hauptschulzeit nie richtig darum gekümmert hat, wenn ich Probleme in der Hauptschule hatte. Mhm. Warst du alleine mit deiner Mutter? Nein, ich war mit meinem Stiefvater und meinem Stiefbruder in der Wohnung damals. Ehemaligen Stieffamilie, sage ich mal. Ehemaligen? Das heißt, die gibt es jetzt nicht mehr? Nein, meine Mutter hat sich scheiden lassen von meinem Stiefvater. Ich gehe dann davon aus, dass dein Verhältnis zu dem Stiefvater auch nicht so rosig war. Nein, überhaupt nicht. Und warum bist du dann nicht zu deinen Großeltern gegangen? Warum gleich dann zu den Urgroßeltern? Naja, mein Großvater, der ist im Jahr 2004 an Lungen- und Leberkrebs gestorben. Und meine Oma, die hat jetzt da einen neuen Freund und ich habe mich entschlossen, ich lasse sie damit glücklich leben, ich möchte nicht im Weg stehen. Verstehe. So, wie sieht denn jetzt dein Kontakt zu deiner Mutter aus, die alkoholkrank ist? Ja, also eher gering, würde ich sagen, weil sie sauft sich ja tot sozusagen. Sie war auch einmal wegen den Alkoholproblemen in einer Klinik, in einer Psychiatrie. Mhm. Und das hat ihr alles aber nicht geholfen. Und wir haben dann noch viel, viel mehr gemacht. Sie war bei vielen Therapeuten, aber es hat nichts genutzt. Und jetzt hat sie auch einen neuen Freund, der ebenfalls Alkoholiker ist, genau wie sie, und der auch ein Krimineller ist. Aha, kannst du ungefähr sagen, wie viel sie pro Tag am Tag trinkt? Also, das ist immer unterschiedlich. Meistens trinkt sie in der Woche vielleicht 2 Flaschen Wodka. Also, es fällt unter die Kategorie Spiritus. Spiritus? Ja. Also, ganz harte Sachen, so meinst du? Genau. Ja. Und wie oft in der Woche siehst du sie? Ja, also jetzt habe ich sie schon eine Zeit lang nicht gesehen, seit einem halben Monat. Und ja, also wenn sie, natürlich möchte ich sie nicht sehen, wenn sie blau ist. Mhm. Und das ist klar, also und ich, wenn sie blau ist, dann sage ich immer, lass mich in Ruhe, ich möchte nichts von dir hören, wenn es blau bist. Also ja. Man kann sagen, du hast so richtig... dir steht es bis oben und du hast keine Lust mehr auf diesen Kontakt. Genau, ich... Der zieht dich runter, macht dich kaputt. Sagen wir es mal so, ich... Sie will ja nicht mit dem Trinken aufhören, sie will ja nicht. Und da sage ich, okay, dann sauf dich tot, aber lass mich in Ruhe. Mhm. Ist ihr denn klar, dass sie krank ist, dass sie alkoholkrank ist? Ja, das ist ja klar. Und meistens sagt sie immer, sie will was dagegen unternehmen. Aber und, sie tut es genau, dazu, wenn ich ihr sage, geh nochmal in die Klinik hinein, dann sagt sie immer, das schaffe ich nicht. Mhm. Sie versucht sich rauszureden. Und jetzt gibt es einen neuen Freund, der auch noch Krimineller ist, sagst du. Was macht er? Ja, also er ist angeblich Dachdecker. Und ob er jetzt auch eine Arbeit hat, das weiß ich nicht. Und was ich nur gehört habe, ist, dass er kriminell ist und sehr, sehr vorbestraft ist. Ja, was heißt denn kriminell? Was macht er denn? Ja, also sie lebt mit ihm zusammen in der Wohnung und sie lässt sich von ihm schlagen. Und wir haben deswegen auch schon öfters Streit gehabt. Immer wenn sie blau ist, dann schlägt er sie oder beide sind blau und er schlägt sie auch dann. Und dann ruft sie uns an immer, sagt, er schlägt mich. Und dann rufen wir natürlich die Polizei, das haben wir schon auch mehrmals gemacht. Ja. Aber wenn die Polizei dann dort ist, dann deckt sie ihn, sie schützt ihn immer. Und also mit dem Kriminell ist so eine Vermutung von dir, er schlägt sie, aber du weißt nicht, ob er irgendwie Einbrüche macht oder mit Drogen dealt oder sowas, das weißt du nicht. Nein, also ich habe es nur gehört, also ich kann nicht genau sagen, was er auf dem Kerbholz hat, das weiß ich nicht, ich habe es nur gehört. Okay. Also, eine schwierige und bedrückende Situation für einen Sohn. Du bist 22 Jahre alt, das Verhältnis ist so kaputt zur Mutter, weil die Mutter sich so kaputt macht, so kann man das ja sagen. Ja, genau. Und was ich vor allem erschüttert finde, ist, dass sie sich von ihm schlagen lässt, dass sie nicht sagt, sie schmeißt ihn jetzt da raus. Mhm. Sie hat es ja auch schon mehrmals gesagt. Ich höre schon, du bist völlig erschöpft und müde dessen, dass sie nichts unternimmt, dass sie nichts gegen ihren Alkoholismus unternimmt, dass sie nichts gegen diesen Mann unternimmt, dass sie sich einfach gehen lässt und alles so weiter laufen lässt wie bisher. Das ist das, was dir, glaube ich, zu schaffen macht. Ja, genau. Und ich hab mich jetzt da fest entschlossen, ich lasse sie so leben, wie sie will, aber sie soll mich in Ruhe lassen. Ich finde diesen Entschluss richtig und gut, Dominik. Ich kann dich da nur bestätigen und kann dir sagen, dass es, ich würde es genauso machen. Ich vermute mal, dass du, und das hast du ja gerade angedeutet, dass du in den letzten Jahren viel versucht hast und immer wieder für sie da warst und dieses und jenes gemacht hast. Irgendwann muss man einen Alkoholiker fallen lassen. Das ist sehr schlimm, das ist mir völlig klar. Das ist deine Mutter. Ja. Es ist immer, wenn man das sagt, immer verknüpft damit die Hoffnung, dass vielleicht durch diesen radikalen Schnitt der Alkoholabhängige vielleicht doch wachgerüttelt wird und er etwas unternimmt. Also ich habe keine Bedenken, mach es so. Ich glaube, du hast schon das getan, was du tun kannst. Mehr kannst du nicht machen. Nein, also wenn sie mich dauernd anruft, dann ist sie meistens nüchtern. oder wenn sie meistens blau ist, dann tut sie meistens immer weinen oder ich sag immer zu ihr, dann geh in die Klinik oder mach eine ganz normale Gruppentherapie, aber sie will ja nicht. Ich verstehe, und das hast du wahrscheinlich schon 100 Mal gesagt. Ja, ja. Dominik, also wie gesagt, ich würde es genauso machen. Ich finde auch, dass du kein schlechtes Gewissen dabei haben musst. Zieh diese Sache mal so durch und geh diesen Weg. So hart und so traurig das auch ist, aber mach es. Ja, werde ich auch. Alles Gute wünsche ich dir und sehr schöne Grüße nach Wien. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und ich bedanke mich bei dir und deinen Kollegen, dass ich mit dir sehr auch gerne. Mal reden durfte. Sehr gerne. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Wünsche ich dir auch. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.30 Uhr und jetzt möchte ich euch erstmal unser Thema nächste Woche sagen. Nächste Woche machen wir wieder so, wie wir es gewohnt sind, eine Themensendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema nächste Woche heißt Mein zweites Leben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen großen Einschnitt in ihrem Leben hatten und sagen, dass sie danach ein zweites Leben begonnen haben. Und so ein Wendepunkt kann ja sein, eine schwere Krankheit, vielleicht eine überwundene Sucht oder ein neuer Partner oder vielleicht auch eine Gefängnisentlassung. Also wenn ihr euch gerne schon zu diesem Thema anmelden wollt, mein zweites Leben, wer von euch hat ein zweites Leben, kann ja auch zum Beispiel sein nach einer Transplantation, dann meldet euch bei uns unter domian@wdr.de. Das ist unser Thema, Hauptthema nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. So, dann zu unserer Versteigerung. Jeden Tag gibt's Neuigkeiten und ich habe euch das ja versprochen. Unser alter Moderationsstuhl aus dem alten Studio wird versteigert auf eBay. Die Versteigerung läuft die ganze Woche und es ist atemberaubend, was sich da tut. Dieser Stuhl wird versteigert zugunsten eines guten Zweckes und das heißt zugunsten des Dr. Mildred Scheel-Hauses der Universitätsklinik hier in Köln. Das ist die Palliativstation, die Station für sterbenskranke Menschen und Versterbende. Das ist eine ganz tolle und wichtige Einrichtung hier an der Universität und mir ist es ein großes Anliegen, diese Station zu unterstützen und deshalb wird der Erlös dieser Versteigerung diesem Haus, dem Dr. Mildred Scheel-Haus, zugutekommen. Und wir sind jetzt bei, was lese ich hier, bei 11.050 Euro. Bei sage und schreibe 11.050 Euro. Das ist wirklich sehr spektakulär. Also die Auktion läuft noch eine Woche, also bis nächsten Freitag. Und dann wird's dicht gemacht und ich bin ganz gespannt, wie viel wir dann ersteigern oder welchen Erlös wir dann haben werden. So, jetzt machen wir weiter mit unserer freien Themennacht und 0800 220 50 50 und ich begrüße sehr herzlich die Sarah und Sarah ist 27. Guten Morgen, Sarah. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Sarah. Um was geht's bei dir? Es geht um Eifersucht, ja. Um was? Um Eifersucht? Um Eifersucht, genau. Und dass ich halt ein ganz, ganz, ganz, ganz eifersüchtiger Mensch bin, ja. Ja. Und wirklich in einer ganz extremen Form auch. Hey. Ja, und ich weiß auch, dass das fürchterlich ist und ich schäme mich auch dafür schon, ja. Und es hat wirklich, weil das nimmt ein Ausmaß an, wo ich sage, hey, das ist eigentlich wirklich, wo ich dann ja vor mir selbst schon so ein bisschen Angst bekomme und sage, was machst du da eigentlich? Ja? Okay, dann erzähl mal ein bisschen deine Lebenssituation. Ich gehe davon aus, dass du in einer Beziehung bist. Genau, seit 1,5 Jahren habe ich einen Freund. Ja. Wohnt ihr zusammen? Nee, wir wohnen nicht zusammen. Ja. Haben aber einen sehr engen Kontakt, also wirklich sehen uns fast täglich und telefonieren auch, ja, weiß nicht, 10-mal am Tag miteinander oder so. Mhm. Und also es ist ein ganz enger Kontakt. Und naja, mit der Treue von ihm ist es auch nicht immer so ganz, also es war nie irgendwie was oder ich konnte nie, trotz meiner intensiven Recherchearbeiten, sage ich jetzt mal. Was heißt intensive Recherchearbeit? Das heißt, also es fängt bei mir an. Zum einen, ich kontrolliere sämtliche Telefone, Du schnüffelst in seinem Handy. Genau. Das ist ja schon ätzend. Das ist fürchterlich, genau, das ist schon ganz fürchterlich. Ja. Also du schnüffelst im Handy, was noch? Genau, dann habe ich sämtliche E-Mail-Adressen, irgendwie die Passwörter so gehackt und habe dann geschaut, was da rein und raus geht, ja, an E-Mails. Das ging dann weiter bei Facebook, das, ich weiß nicht, das ist, wenn irgendwo eine Jacke hängt, dann muss ich da reingucken, ob da irgendwo ein Zettel vielleicht drin ist oder eine Telefonnummer oder einfach, um dir das Ausmaß so ein bisschen besser zu erkennen. Zum Beispiel jetzt gerade in dem Moment, wo ich mit dir rede, ist mein Computer nebendran offen und ich bin auf seiner Facebook-Seite, ich bin auf seiner auf seiner E-Mail-Seite und kontrolliere quasi, ob da irgendwas reinkommt von irgendeiner Frau. Ja? Das heißt, du hast das Codewort geknackt. Ja, genau. Und kannst all seine E-Mails auch anschauen. Genau. Ja, sieht er das nicht, wenn du da auch ab und zu reinguckst? Ja, also am Anfang wusste er es nicht, ja. Dann irgendwann habe ich ihm das gebeichtet, dass ich das gemacht habe. Ach so. Dann war er natürlich auch verständlicherweise auch sauer, ne, weil das ja wirklich auch nicht schön ist. Hast du ihm auch gebeichtet, dass du das im Handy rumschnüffelst? Ja, aber ich sag ihm das dann auch, ja, gib mir mal bitte dein Handy, ich möchte mal schauen oder so. Also ja? Im Klartext heißt das, er weiß alles, was du machst. Er weiß das, ja. Spätestens, nachdem ich das gewusst hätte, ich dich rausgeschmissen aus der Beziehung. Ja, genau. Und für ihn ist es auch ganz fürchterlich. Wie reagiert er denn darauf? Am Anfang hat er das immer noch so ein bisschen locker genommen und auch mit Humor. Und er sagt dann immer, ach, du bist verrückt und was soll das irgendwie? Mittlerweile ist er natürlich auch, wenn ich jetzt sage, ja, gib mir mal dein Handy. Und dann sagt er, nein, nicht schon wieder und das kriegst du jetzt nicht. Und entweder vertraust du mir oder... Also es gab noch niemals so einen richtigen Krach zwischen euch beiden? Doch, weil ich habe mal zum Beispiel bei Facebook habe ich mal gesehen, dass er mit anderen Frauen geflirtet hat dort, ja. Mhm. Und ich bin dann halt hingefahren zu ihm und habe an der Tür geklingelt und habe ihm dann eine Ohrfeige gegeben, ja, weil ich dann so sauer war und so. Und da kam das dann auch raus, dass ich diese ganzen Passwörter gehackt hatte. Er war dann eigentlich wieder, also es tat ihm dann auch so, irgendwie dann leid und er sagte immer, er liebt nur mich und das war ganz unbedeutend und das war halt nur so Flirtereien irgendwie aus einer Langeweile heraus, ja, und das okay. bedeutet ihm so, nichts. So weit, okay. Mhm. So weit, so gut. Genau. So, ja, aber du musst ja, naja, ich frage jetzt, du sagst das alles so locker und so ein bisschen lustig auch und ja. Sagst auch, ja, es ist schlimm, und redest und ja. Ja, wie beurteilst du denn dein Verhalten? Also es ist auf jeden Fall nicht normal, ja, also das ist schon mal ganz klar. Nein, es ist nicht normal, es ist krankhaft. Genau, es ist krankhaft irgendwo und es ist, für mich ist das schon quasi, ja, wie so ein Zwang einfach, ja. Ja. Ich sag mir dann, das ist falsch, mach das nicht und der Impuls, das dann doch zu tun, ist einfach so stark, der spricht dann, also ich weiß nicht, das ist dann stärker einfach. Du sagst, du bist anderthalb Jahre mit dem zusammen. Ja, genau. Das fing dann ja schon recht früh an. Ja, eigentlich von Anfang an. Das heißt, der weiß das mindestens seit einem Jahr, kann man ja sagen. Ja, genau. Ich frage mich, wie der das aushält mit dir. Ja. Der darf doch auf der Straße nicht mal einer schönen Frau ein bisschen hinterher gucken. Nein, das wäre dann eine absolute Katastrophe. Darf der sich im Fernsehen schöne Frauen angucken? Oder? Ja, das schon. Das ist jetzt nicht so, weil die sind weit weg. Und was passiert denn, wenn der auf der Straße einer sehr netten, schönen Frau mal so ein bisschen hinterher schaut? Was würdest du dann tun? Ja, also erstmal nicht. Und wenn wir dann irgendwie so ungestört werden, ja, was hast du denn da gemacht? Warum hast du die angeschaut? Hat dir die gefallen? War die jetzt irgendwie, hat sie dir besser gefallen? Oder wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre, hättest du die bestimmt angesprochen? Mhm. Und solche Dinge dann eben. Und das kann dann sein, dass ich zwei Wochen dann nur davon rede irgendwie. Und deswegen macht er das dann auch schon gar nicht mehr, weil er weiß, oh Gott. Ja, ja. So, 27 Jahre alt. Ich gehe mal davon aus, dass du vorher auch schon Beziehungen hattest und Freundschaften. Ja, ich war 7 Jahre verheiratet schon. Ach so, und war das da auch immer so heftig? Nein, also da hatte ich einen Mann, der mir wirklich absolut gar keinen Grund zur Eifersucht gab. Ja, der hat mir freiwillig, hier ist mein Passwort, hier ist mein Handy, kannst du von mir aus 20 Mal anschauen. Oder, aber gut, die Veranlagung hattest du aber schon. Die war schon da. Und dadurch hat sich das in Grenzen gehalten. Genau, ne, weil der halt gesagt hat, guck und mach, was du willst, das interessiert mich überhaupt nicht. Ist diese Ehe wegen Eifersucht dann doch kaputt gegangen? Nein. Das war ein anderer Grund. Das war ein ganz anderer Grund. Ist dieser, der jetzige Freund, ist das ein besonders attraktiver Mann? Ja, schon. Auf jeden Fall. Also du hast noch nicht die Erfahrung gemacht, dass du eine Beziehung kaputt gemacht hast wegen deiner Eifersucht, das noch nicht? Na, also vor meinem Ehemann, da war es auch, hatte ich auch schon mal eine Beziehung von 2 Jahren, also die ging daran auch kaputt, ja. Und die jetzige im Prinzip auch, weil es sind so viele Streitereien, es ist Er fühlt sich natürlich von mir auch wahnsinnig eingeengt. Ja, und, das ist ja Psychoterror. Ja, genau. Terror ist das. Ja, genau. Er sagt, er wird wahnsinnig und er sagt, er liebt mich, aber er hält es so nicht mehr aus und er würde gern mit mir zusammenbleiben, aber er sagt mir das jeden Tag. Sarah, du musst das ändern, sonst können wir nicht zusammenbleiben. Mhm. Ja? Ja, so dramatisch hast du es mir gerade am Anfang nicht gesagt. Also ja. Das ist doch schon dann sehr ernst. Ja, aber er sagt es halt immer und dann letztendlich bleibt er dann doch mit mir zusammen. Ja? Also diese Erfahrung hast du bisher gemacht, dass man sich das auch ändern kann. Ja, eben, das ist auch eine große Angst von mir. So, dass es dann, genau. Was versuchst du denn dagegen zu tun? Was versuche ich dagegen zu tun? Zum einen, ich versuche da mal, warum bin ich überhaupt so eifersüchtig? Weil eigentlich gibt es gar keinen Grund. Ich bin jetzt weder irgendwie hässlich oder unattraktiv oder im Gegenteil. Eigentlich bin ich so, ich weiß nicht, hab eine gute Figur, ich habe lange blonde Haare. Eigentlich komme ich, selbst wenn mein Freund wegfällt, ich könnte jeden Tag irgendwie wieder einen neuen Mann finden und komme auch ganz schnell in Kontakt. Was versuchst du dagegen zu tun? Ich versuche die Ursache rauszufinden, warum es so ist. Und warum ist es so? Das weiß ich noch nicht, das weiß ich eben nicht. Okay, die Ursache weißt du nicht, dennoch kann man ja etwas dagegen tun. Was versuchst du dagegen zu tun? Also so richtig eigentlich nicht. Das glaube ich nämlich auch. Den Eindruck habe ich auch, dass du klagst dich sehr wortreich an selbst, aber du unternimmst gar nichts dagegen. Ja, genau. Ich weiß, das ist, aber schaffe ich es nicht. Man kann sich ja Sachen verbieten. Man kann sich ja selbst Dinge auferlegen, nicht zu tun. Das ist der mühsame Weg, wenn man irgendwie in einer zwanghaften Verhaltensweise steckt, indem man sich erstmal aufschreibt, das mache ich nicht, das ist schlecht und das ist schlecht und das darf ich nicht machen, das darf ich nicht. So. Und dann kann man sich selbst Gebote auferlegen. Ich schaue nicht mehr in das Mailfach meines Freundes. Gebot Nummer 1. Mhm. Gebot Nummer 2, ich schaue nicht mehr in das Handy meines Freundes. Gebot Nummer 3, ich verfolge nicht mehr die Facebook-Seite. Dann wären wir ja schon ein gutes Stück weiter. Ja. Was wäre denn dann, wenn du dir diese Gebote auferlegen würdest? Also zum einen ist dann halt ständig dieser Gedanke, ist da jetzt noch irgendwas? Ja, den musst du halt aushalten. Mhm. Und das ist halt, das ist für mich, ich weiß nicht, das quält mich schon richtig. Das ist schon ein richtiger Schmerz dann in dem Moment. Ja, das ist eigentlich auch total ein sehr, sehr, sehr egoistisches Verhalten von mir, ganz klar. Also das ist ein Ego-Trip und ein Wahn, das ist unglaublich. Ja, das ist ganz willst du denn etwas dagegen unternehmen? Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Was könnte das denn sein, wenn du es schon alleine nicht schaffst? Ja, irgendwie eine professionelle Hilfe, irgendwie in der Form von einer Therapie. Das finde ich natürlich auch okay. Einen Weg findet. Ja, aber... Denk mal nicht, dass du da zu einem Therapeuten gehst und der sagt ein paar Zauberworte und du bist plötzlich ein anderer Mensch. Da musst du verdammt nochmal selbst auch mitmachen. Harte Arbeit auch wahrscheinlich. Ich habe halt den Eindruck, dass du noch gar nichts gemacht hast. Ich finde ja nicht, dass man wegen jeder Kleinigkeit zum Therapeuten rennen muss. Ja. Ich finde, man sollte erst immer selbst versuchen, sich und seine Lebenssituation zu verändern. Erst wenn man merkt, es geht gar nicht. Das ist ja so bei manchen Menschen, wo es wirklich nicht geht. Dann soll man professionelle Hilfe suchen. Aber ich habe auch irgendwie in dem Gespräch jetzt den Eindruck, dass du so von Sinnen bist in dieser Angelegenheit. Genau. Okay, dann zeige zumindest einen guten Willen deinem Freund gegenüber, indem du sagst, lieber Freund, lieber so und so, ich finde mich selbst auch ätzend, was ich hier mache. Aber ich schaff's nicht anders. Das ist wie ein Zwang, wie eine zwanghafte Verhaltensweise. Ich will mich ändern. Ich habe jetzt einen Termin bei einem Psychotherapeuten gemacht. Würde mich, wenn ich dein Freund wäre, würde mich beeindrucken. Sonst nichts. Ja. Aber weißt du, was auch so schwierig ist? Weil ich bei ihm ja auch dann immer mal wieder was gefunden habe, irgendwie so, ne? Mit einer Frau, du siehst so toll aus. Und dann schreiben die, lass uns doch mal treffen. Oder irgendwie, dass dann doch immer irgendwie was rauskommt. Und ich denke dann, wenn ich dann irgendwie mal nicht mit ihm rede, denke ich dann halt sofort, jetzt ist er eben bei der. Und es würde mich so nerven. Es würde mich total nerven. Also was ist denn das für eine Beziehung? Zur Liebe gehört auch Vertrauen. Ja. Und nicht so ein endloses Gequassel über Eifersucht und Und jeden Tag stundenlang und bei jedem Anruf und bei jeder SMS. Grauenhaft. Ich sag dir jetzt mal, dass das wirklich, du weißt es und dein Freund hat es dir wahrscheinlich auch gesagt, aber es wirkt total nervig. Und du machst, und selbst letztendlich schadest du dir ja selbst damit. Ja, natürlich. Du bist ja alles andere als eine gelassene Frau. Ja, nee. So. Was das angeht, nicht, nein. Hm. Jetzt würde ich meine Psychologin anrufen. Jetzt geben wir dir noch einen Tipp in Richtung Therapie. Und dann bitte ich dich wirklich, irgendetwas dann jetzt auch in die Wege zu leiten. Ja. Sonst bist du deinen Freund und die Beziehung los. Ja, und die nächste wahrscheinlich dann auch. Und die nächste wahrscheinlich auch. Und du bist ein todunglücklicher Mensch. Ja. Hm. Sarah, okay. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, super. Alles Gute. Bei dir. Tschüss. Ja, alles Gute. Ciao. Tschüss. Puh, Mann, Mann. Sonja, 24, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Um was geht's? Es geht bei mir um eine Internetbekanntschaft, die ich gemacht habe. Und zwar hat sich das entwickelt von einem Sprachkontakt, den ich gesucht habe, zu einer... Einem Sprachkontakt? Was heißt das? Also ich habe halt in so im Internet, sag ich mal, inseriert, dass ich jemanden suche zum Spanisch sprechen. Ach so. Genau, also dass ich halt mein Spanisch üben möchte oder auch das Englisch und da jemanden suche. Ja. Und da hat sich dann halt auch derjenige gemeldet und das ist dann halt... Ein rassiger Spanischlehrer. Nee. Nee, eine Spanischlehrerin. Nein, also er ist Peruaner. Okay, ja gut. Aber kein Sprachlehrer oder so, und arbeitet in der Bank. Aber spricht gut Spanisch. Natürlich, als Muttersprachler. Natürlich. Und das hat sich dann halt von diesem Sprachkontakt hin zu einem Sexkontakt entwickelt. Also wie sieht das jetzt aus? Ihr lernt eine halbe Stunde Vokabeln und dann geht er eine Stunde in die Kiste, oder wie? Nein, also es ist ja nur übers Internet. Also wir sehen uns ja nicht. Ach so, ihr trefft euch gar nicht. Nein, ach so. In Peru. Also. Ach, der sitzt sogar in Peru. Ja. Ich dachte, der käme aus Peru und wäre hier irgendwo. Nein. Ach so, dann ist das dann so Cybersex oder was? Ja, genau. Mit Kamera? Genau. Wie oft passiert das? Ein bis zweimal die Woche. Aber wir sprechen uns fast jeden Tag. Jetzt nur von der Aufteilung her, wie viel ist denn aktuell auch noch Sprachunterricht dabei? Ja, also wir helfen uns gegenseitig, Deutsch und Spanisch, aber das ist eher der kleinere Teil. Ach so. Aber, also ich sag mal, sonst reden wir über... Mal Gott und die Welt. Also, was heißt denn, Entschuldigung, wenn ich mal so, was heißt denn Geilheit auf Spanisch? Ich bin geil. Soy caliente. Aha. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute jetzt zuschauen und zuhören, die Spanisch können. Und aber es ist halt nicht nur, also es ist nicht nur der Webcam-Sex, sondern ich habe auch Videos gemacht und Fotos geschickt und so. Mhm. Und, Wir erklären das nochmal für die Leute, die vielleicht da nicht so besonders sind. Ihr habt beide so eine kleine Cam, entweder im Laptop oder auf dem PC stehen. Genau. Und ihr macht euch da nackig und onaniert und so weiter. Und der andere guckt zu. Ja, ich tu nur so. Du tust nur so? Ja. Aber du bist auch nackt? Ja. Aber du onanierst nicht wirklich? Nein. Warum nicht? Weil ich das nicht mag. Weil du das nicht magst? Nein. Also es ist, am Anfang, sag ich mal, habe ich mitgemacht. Ich war irgendwie interessiert, es war neugierig, aber ich bin auch so drauf reingefallen, weil er hat sich am Anfang jünger gemacht. Mhm. Also er ist 12 Jahre älter, was er hinterher gesagt hat. Also ansonsten hätte ich das auch gar nicht gemacht, weil ich konkret jemanden gesucht habe, der halt mein Alter ist und nicht älter. Okay, dann warst du ein bisschen enttäuscht. Und ich war entsetzt. Ja gut, er ist ja nur keine 90, er ist 36, das geht ja auch noch. Ja, aber es ist halt... Schon sehr alt, ne? Er hatte auch ein altes Foto von sich geschickt, wo er halt auch gut aussieht. Aber ich sag mal, so jetzt ist halt nicht mein Typ. Also. Wie? Ja, und dann machst du trotzdem diese Sexgeschichten vor der Kamera? Ja. Obwohl du gar keinen Bock drauf hast? Nee. Also, es geht nicht um das Onanieren. Du onanierst schon, wenn du alleine bist, schon. Also ich bin in einer Beziehung. Ach, du bist in einer Beziehung auch noch? Du lieber Himmel, es wird ja immer doller. Ja, seit ungefähr 2,5 Jahren. Du lieber Himmel, du bist in einer Beziehung. Ja, und also für den Peruaner ist es halt wichtig. Also er hat selber bis jetzt nur ganz kurze Beziehungen gehabt, aber noch nie richtig Sex. Und deswegen ist für ihn halt wichtig, oder dass ich Jungfrau bin. Bin also ich aber du, nicht mehr. Aber du sagst ihm, dass du Jungfrau bist. Ja. Das heißt, er hat dich richtig belogen, jetzt belügst du ihn auch. Ja. Was ist Weil denn das ich halt für... denke, wenn ich es erzähle und sage so, ich habe eine Beziehung und bin es nicht mehr, dass halt dann der Druck kommt, ja, ich habe ja die Videos und die kann ich ja dann veröffentlichen und so weiter. Aber wie dumm ist man denn, dass du dann denen noch Videos von dir schickst? Mit Gesicht auch zu sehen? Ja. Warum machst du das? Ich habe auch schon öfter gesagt, so, ich mach's nicht mehr und vergiss, ich will das nicht mehr. Aber ja, dann kommt halt wieder das Argument, ja, und ich hab die ja, und dann siehst du die bald irgendwie im Internet und wie auch immer, er hat auch meinen Facebook-Account gehackt. Ich fasse es, was du da für dumme Sachen machst. Ja, ich weiß. Also klar ist, im Prinzip hast du keinen Bock mehr, mit dem Mann Kontakt zu haben. Nee, nicht so, nee. Eigentlich würdest du es gerne unterlassen. Ja. Du bist wie lange in der Beziehung, sagst du? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Und dein Freund weiß davon nichts? Nee. Also weiß keiner. Überhaupt ganz am Anfang, wieso hast du dich darauf eingelassen? Bist du unzufrieden in deiner Beziehung? Nein, die hatte ich ja da noch nicht. Also als ich den Kontakt bekommen hatte, da war ich noch nicht in der Beziehung. Ach so. Also das so lange, das hatte ich jetzt nicht kapiert. Lange läuft dieser Kontakt mit Peru schon. Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren? Ja. Das wird ja immer krasser. Ich weiß. Seit 6 Jahren läuft das schon? Mhm. Seit 6 Jahren machst du mit dem Chemsex? Ja. Einmal, zweimal, dreimal in der Woche? Ja. Und dich ödet es mittlerweile völlig an? Ich hab halt einfach total abgeschaltet. Also ich fühle nichts. Und er holt sich ja mal schön einen runter? Ja. Und ihr sprecht mehr oder weniger ein bisschen Spanisch und Deutsch, so ein Kauderwelsch? Also nee, Englisch hauptsächlich. Englisch. Und also wir unterhalten uns auch sonst über ganz viel. Also ich sag mal, die normalen Unterhaltungen sind okay, aber sobald es halt dazu kommt... Ich verstehe es trotzdem nicht. Und dann, du hast diesen komischen Kontakt nach Peru, dann hast du eine Beziehung hier in Deutschland. Warum hast du nicht spätestens, nachdem die Beziehung in Deutschland kam, das abgebrochen? Weil ich mich nicht wirklich getraut habe. Ja, dann musst du der Beziehung keinen Wein einschenken und dann kann er dich nicht mehr erpressen. Ja, aber ich sag mal, wenn er die Videos veröffentlicht zum Beispiel. Tja. Bah, Sonja, ist das heftig. Da weiß ich jetzt aber auch keinen klugen Ausweg, außer ich glaube immer, wenn man in sowas sich verstrickt hat, muss man wirklich volle Kanne nach vorne gehen und alles auf den Tisch legen und das ist zwar ganz schrecklich dann, aber einmal durch und dann ist es gut. Mhm. Würde der das denn tun? Wo würde der die denn veröffentlichen, diese Videos? Auf deiner Facebook-Seite oder wo? Zum Beispiel oder auf YouTube, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Aber ich weiß selber, es ist irgendwo... Nein, das ist absoluter Wahnsinn. Naivität und Dummheit aber gewesen. Aber total, total. Ja. Also wenn du mit dem irgendwie da deine Webcam-Sex-Spielchen hast, okay, aber... Wobei du da auch aufpassen musst, die kann er ja auch aufzeichnen. Ja, sicher. Also ich weiß auch nicht, ob er es tut. Er sagt auch, dass er teilweise meine Stimme aufnimmt, den erzählt, was ich gesagt habe, als Beweis sozusagen, dass ich das und das gesagt habe. Also... Ich würde versuchen, komplett daraus. Ich würde versuchen, meine Facebook-Seite zu canceln, zu löschen. Ich würde alle Informationen, die er über dich hat, versuchen zurückzusetzen. Das Problem, was ich habe, dass also er hat halt meine Telefonnummer, meine Handynummer, meine Festnetznummer und auch teilweise von meiner Familie hat er auch schon angerufen. Du hast die Nummer auch von deiner Familie gegeben. Also Mensch, Sonja, da musst du es wirklich ausbaden. Wenn du, ich sag's dir mal ganz erlaubt, wenn du so blöd bist, was du da gemacht hast, also dann geh alle Kanäle durch, über die er dich erreichen kann und versuche so weit wie möglich die zu kappen, die du kappen kannst. Und der Rest ist ein Risiko. Und dann würde ich auch, wie ist denn deine Beziehung zu deinem Freund? Die ist gut. Die ist sehr gut. Ja. Toll, große Liebe. Ja, also es ist für mich halt die erste richtige Beziehung. Ja, da würde ich jetzt auch ich würde jetzt rein Wein einschenken. Sonst kommst du aus diesem Lügenknäuel nie mehr raus. Nie mehr. Wenn du da jetzt irgendwie noch versuchst, ein bisschen zu hin und her und Das habe ich auch noch nie gehört, sowas. Ich weiß, also deswegen, ich hab's auch noch keinem erzählt, weil... Das muss dich doch auch sehr belasten, sowas. Ja, also es nervt mich total, es schränkt mich ein und ich, ja, erfinde irgendwelche Ausreden und, ja. Ich dachte gerade am Anfang, das ist so ein bisschen, die Sonja hat vor ein paar Monaten da irgend so einen Typ kennengelernt im Netz und die machen so ein bisschen Schweinkram, aber 6 Jahre sowas zu machen und dann unter den Bedingungen, das ist ja heftig. Ja, ich meine, es stand auch im Raum, dass wir uns mal treffen und ich dachte, okay, dann passiert es sozusagen im richtigen Leben und dann ist die Sache gegessen und dann sieht man sich nie wieder und dann ist das alles vorbei. Sonja, ich kann dir da nicht mehr sagen als die Notbremse. Zieh die Notbremse. Zieh sie. In der Hoffnung, dass du da einigermaßen unbeschadet mit Beulen und blauem Auge wirst du schon in Kauf nehmen müssen. Mhm. Hammer. Ja. Notbremse. Ja. Und alle Kontakte, die irgend möglich sind, kappen. Mhm. Und Beichtgespräch führen. Ja. Mann, oh Mann. Sonja, viel okay. Glück wünsche ich dir. Alles Gute. Alles klar, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war unsere Sonja. Die Sonja. Hier ist Imke. Imke ist 28. Guten Morgen, Imke. Genau, guten Morgen. Hi, Tomian. Imke, was hören wir von dir? Was ist dein Thema? Mein Thema ist Frühgeburt. Frühgeburt? Ja. Mhm. Also Kaiserschnitt aufgrund von hohem Blutdruck, also Plazentaablösung, das nennt sich Gestoße. Mhm. Und mein Kind hat nur 1300 Gramm bei der Geburt gewogen. Wann war die Geburt? Die war letztes Jahr am 16.11. Ja. Jetzt ist sie 7 Monate. Und ich habe es nicht unter Vollnarkose machen lassen. Also ich habe mein Kind halt ganz kurz gesehen und dann ist mir gleich weggenommen worden. Und dann war es halt im Brutkasten und ich hatte schon während der Schwangerschaft ganz starke Probleme oder Angst einfach davor, dieses Kind liebhaben zu können. Ach, warum? Ja, weil ich mit meinem eigenen inneren Kind noch zu kämpfen habe. Da bin ich aber auch dran. Und wie ist das denn heute? Das Kind ist jetzt ein paar Monate alt. Ja, das ist jetzt 7 Monate alt. Ist es denn körperlich, ist es schön aufgepäppelt worden? Super. Und wie ist deine Beziehung ein zu dem super Kind? Super Kind. Ich habe auch eine Hebamme, die sagt immer, du hast so ein süßes Baby und so. Und es ist mir die ersten Monate so schwer gefallen. Und ich war davor ja auch im Krankenhaus wegen meinem hohen Blutdruck. Und danach war halt die Lena noch im Krankenhaus, bis sie halt so ein Gewicht hatte, dass ich sie halt mit nach Hause nehmen konnte. Mhm. Und es war auch eine ganz schwere Zeit, weil du fährst einfach dreimal hin ins Krankenhaus. Mhm. Und ist denn das Thema die Frühgeburt oder ist das Thema, über das wir reden, dass du das Kind nicht hast annehmen können? Nee, also das gehört zusammen. Warum? Weil, wenn man die Frühgeburt hat, zum Beispiel einen Kaiserschnitt, dann fehlen einem ganz viele Hormone, die man einfach ausschüttet. Also ich konnte es ja zum Beispiel auch nicht stillen. Beim Stillen werden auch ganz viele Hormone ausgeschüttet. Ich verstehe, du hattest vorher schon Sorge, dass du das Kind nicht annehmen kannst, wie du gerade gesagt hast. Und ja, das wurde dadurch dann noch verstärkt. Ja, ganz genau. Wie ist denn jetzt der Ist-Zustand? Also der Ist-Zustand ist, ich liebe dieses Kind. Es ist mein Baby. Aber? Und das hat lange gedauert. Also das ist jetzt vollkommen akzeptiert, das Kind? Ja, absolut. Also während der Schwangerschaft hatte ich sogar Angst, dass ich meinen Hund lieber habe wie das Kind. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, heftig. Als das Kind dann so aufgepäppelt wurde und war im Krankenhaus und dann nach Hause kam, wie war das denn so die ersten Tage? Das war wie ein fremdes Kind. Das war wie nicht meins. Das war wie fremd. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, guck mal, wenn dir irgendjemand ein Körbchen vor die Tür gelegt hätte mit einem Baby drin, würdest du doch auch irgendwie ja pflegen und hegen und irgendwie lieb haben und so. Und ja, aber das war nicht meins. Ich habe das nicht verstanden, dass es mein Kind ist. Wie viele Wochen hat es gedauert, bis du gemerkt hast, ich liebe es? Naja, so 3 Monate hat es schon gedauert. Doch, so lange. Ja, Mensch, Imke, da bin ich ja froh, dass sich das jetzt doch zum Guten gefügt hat alles und dass du das Kind angenommen hast. Da wollte ich auch nochmal den Frauen sagen. Imke, ich muss dich unterbrechen, die Sendung ist rum. Es tut mir so leid. Okay. Aber schön, dass du angerufen hast und schön, dass du dein Kind lieb hast. Alles Gute, tschüss. Ja, danke, tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Julia Jochum, ich wünsche euch ein sehr schönes und gutes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Gute Nacht, bis dahin, ciao.